Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Eine Klitoris haben nicht nur Frauen, sondern auch viele weibliche Säugetiere. Aber bringt sie den Tieren ähnlich viel Spaß? Zumindest Delfinweibchen wahrscheinlich ja. Das vermuten zwei US-Biologinnen, nachdem sie sich die Anatomie der Delfinklitoris genauer angeschaut haben. 3D-Modelle zeigen, dass sie ähnlich viele Nerven hat wie beim Menschen und sich das Gewebe bei Stimulation auch ausdehnen könnte. Einen Unterschied gibt es aber, bei Delfinen ist die Klitoris direkt am Vaginaausgang und nicht weiter außerhalb. Delfine haben auch Sex, wenn keine Fortpflanzungszeit ist, was ebenfalls dafür spricht, dass es ihnen einfach Spaß machen könnte. Ganz sicher sind sich die Forscherinnen aber noch nicht. Sie sagen, dass dafür weitere Forschung nötig ist. Wenn diese Klamotten wie von selbst die Farbe ändern, dann sollte man sich Sorgen machen. Ein Forschungsteam hat Textilien entwickelt, die Gesundheitsgefahren anzeigen sollen, wenn gefährliche Gase in der Luft sind, zum Beispiel Ammoniak oder Chlorwasserstoff. Dazu haben die Forschenden Stofffasern mit Indikatorfarbstoffen bearbeitet, ähnlich wie bei einem pH-Test. Die Farbänderungen, etwa von Methylrot oder Bromthymolblau, sind zwar nicht so präzise wie spezialisierte Messgeräte, sind laut den Forschern aber empfindlich genug für die Verwendung in Kleidung. Und die soll trotzdem waschbar sein. Klamotten, die Gefahren erkennen können, wären zum Beispiel in Fabriken oder Chemielaboren nützlich, bei der Feuerwehr oder beim Militär. Eben überall, wo Menschen mit Gasen in Berührung kommen können. Für Archäologen ist es immer ein großer Moment, wenn nach langem Suchen, Buddeln und Bergen endlich ein alter Sarkophag geöffnet wird. Gestern Abend haben Forschende in Ägypten daraus sogar ein Medienspektakel gemacht mit 2 Stunden Live-Übertragung aus einer Grabstätte bei Minya, südlich von Kairo. So konnten auch die Fernsehzuschauer dabei sein, als in dem Steinsarg, wie vermutet, eine wohl mehr als 2000 Jahre alte Mumie zum Vorschein kam, der konservierte Leichnam eines Hohepriesters, umgeben von Gold und anderen Grabbeigaben. Insgesamt hatten die Archäologen in Minya ein ganzes Netz von Tunneln und Gräbern entdeckt, mit 40 Mumien. Ägypten versucht schon länger mit der Vermarktung von archäologischen Entdeckungen, den Tourismus wieder anzukurbeln. Der schnelle Schokoriegel für den Energiekick zwischendurch und bessere Laune, das funktioniert offenbar nicht. Das Zuckerhoch ist nur ein Mythos, schließt ein Forschungsteam aus einer Meta-Analyse von früheren Studien. Süßes macht demnach nicht glücklicher. Wenn überhaupt, hat Zucker sogar eher negative Effekte. In der ersten Stunde nach dem Konsum fühlten sich die Probanden müder als eine Kontrollgruppe, die ein Placebo bekommen hatte. Auch die Aufmerksamkeit kann leiden. Für ihre Studie hatten die Forschenden sich rund 50 bisherige Studien zum Thema angeschaut und die Daten von rund 30 nochmal ausgewertet. Dabei ging es insgesamt um mehr als 1200 Probanden. In der internationalen Raumstation sind ganz schön viele Mikroben und Pilze unterwegs. Die NASA hat mal zusammengefasst, welche genau da zu finden sind. Die meisten kommen, klar, vom Menschen. Die Forscher fanden viele Staphylokokken, Bakterien, die auf der Haut und Schleimhaut von Menschen vorkommen. Dann gibt es noch Bakterien, die an Pflanzen, im Boden, aber auch in Wunden vorkommen und welche, die auf der Erde als Krankheitserreger gelten. Sie kommen sonst vor allem im Krankenhaus, im Fitnessstudio oder im Büro vor. Die verantwortliche NASA-Forscherin weiß nicht, ob die Bakterien die Astronauten tatsächlich krank machen. Es könnte aber sein. Und die Bakterien könnten auch das Material angreifen, aus dem die ISS gebaut ist. Die Proben wurden 3-mal auf der Raumstation genommen, über einen Zeitraum von 14 Monaten. Und zwar vom Esstisch, dem Trainingsbereich, der Toilette und den Schlafbereichen. Laut den Forschenden ist es wichtig zu wissen, wie sich Mikroben und Pilze in abgeschlossenen Systemen außerhalb der Erde entwickeln, damit Raumstationen sicher sind. Für die einen ist es Leben am Limit, den USB-Stick einfach so rausziehen, ohne ihn vorher sicher entfernt zu haben. Immerhin droht Datenverlust. Für die anderen sind die Sicherentferner trotzdem digitale Spießer. Microsoft versucht den Konflikt mit seinem neuesten Update für Windows 10 jetzt offenbar etwas zu entschärfen, denn damit ist das sichere Entfernen über das Symbol neben der Uhr offiziell nicht mehr nötig. Es wird standardmäßig durch das schnelle Entfernen oder eben einfach rausziehen abgelöst. Das liegt daran, dass die aktuelle Windows-Version anders mit den externen Datenträgern umgeht und keine Zwischenspeicher mehr anlegt. Diese Caches sollten für bessere Performance sorgen, konnten aber eben auch Probleme machen, wenn der USB-Stick einfach so entfernt wurde. Das soll jetzt Vergangenheit sein. Wer sich aber nicht sicher ist, ob die Bachelorarbeit wirklich schon komplett auf den Stick kopiert wurde, darf natürlich weiter sicher entfernen. Deutschlandfunk Nova.